Geisterbahn. Ich habe keine Angst vor der Geisterbahn. Wirklich? Wirklich? Dann lass uns zur Geisterbahn gehen. Wollen wir nicht lieber zuerst zum Dosenwerfen gehen?